1. ICH sagt mir, ICH will das Vergnügen suchen und das gut geniessen. Doch auch dies, so erkennt ICH, ist letztlich ITEL. 2. Über das Lachen sagt ICH, es sei unsinnig, und über die Freude fragte ICH, welchen Nutzen sie bringe. 3. ICH beschloss, meinen Körper mit Wein zu verwöhnen, während mein Verstand mich weiterhin weiselatet, und mich der Torheit hinzugeben, herauszufinden, was für die Menschen unter dem Himmel während ihres ganzen Lebens am besten zu tun sei. Fuck ICH unternahm groß Projekt ICH bot mir Hauser und legte Weinbergen. 5. ICH legte mir Garten und Parkenlagen und pflanzte darin verschiedene Arten von Obstbäumen. 6. ICH schaff Wasserteig, damit einen Wald mit jungen Bäumen zu bewassen. 7. ICH erwarb Sklaven und Sklavinnen, darunter auch solche, die in meinem Haus geboren waren. Zudem bisas ICH grossier herden von Rinden und Schafen als all, die vor mir in Jerusalem gelebt hatten. 8. ICH sammelte auch Silber und Gold so I Scharze von Königen und Provinzen. ICH verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die gross Freude der Menschen, viel Frauen. 9. So wird ICH Machtiger und Reicher als all, die vor mir in Jerusalem gusen waren, debi blieb mir mein Weisheit erhalten. 10. ICH verweiget meinen Augen nichts, was sie begehrten, und enthielt meinem Herzen keinerlei Freude vor, denn mein Herzfand Freude in all meiner Arbeit, dies wurderlon für all mein Anstrengungen. 11. Als ICH jedoch all mein Werk betrachtet, die ICH mit meinen Handen geschaffen hat, und die Anstrengung, die ICH für ihr Verwirklichung investiert hat, erkannte ICH, das als ITEL und ein vergebliches Streben nach Wind war, es gab keinen Warren Nutzen unter der Sun. 12. Danach konnte ICH mich der Betrachtung von Weisheit, Wahnsinn und Torheit zu. Denn was kann der Mensch tun, der nach dem König kommt, außer das, was schon längst getten word. 13. ICH erkannte, dass Weisheit einen Vorteil gegenüber Torheit hat, so why das liegt einen Vorteil gegenüber der Finsternis besitzt. 14. Der Weiser hat sein Organ offen, waren der Tor im Dunkeln get. Zugleich erkannte ICH jedoch, dass allen dasselbe Schicksal widerfahrt. 15. ICH sagt mir wer dasselbe Schicksal widerfahren ydm toren, wozu bin ICH down so außerordentlich weiser geworden. Da dacht ICH bei mir, auch dies sei ITEL. 16. Den vom Weisen bleibend so wenig ein bleibend Erinnerung y vom Toren, da sie in den Kommenden Tagen allangst verges sen sein wer den. Der Weiser stirb doch genauso y der Tor. 17. Dieschalb hast ICH das Leben, den mir missfiel das tun, das unter der Sun geschieht, den als ist ITEL und ein Streben nach Wind. 18. ICH hast all mein Arbeit, für die ICH mich unter der Sun abgemüht hat, weil ICH sie einem Nachfolger überlassen muss. 19. Und wer weiß, ob dieser Nachfolger ein Weiser oder ein Tor sein wird? Denik Sola macht über all mein Anstrengungen erhalten, für die ICH mich unter der Sun abgemüht und mit Weisheit gehandelt hat, auch das ist ITEL. 20. Daraufhin begann ICH, an all meiner Arbeit zu verzweifeln, für die ICH mich unter der Sun abgemüht hat. 21. Denn wenn jemand sein Arbeit mit Weisheit, einzig und geschick ausgeführt hat, muss sie einem Menschen, der sich nicht dafür angestrengt hat, als besitz überlassen. Auch das ist ITEL und ein großes Unglück. 22. Den was Blake dem Menschen von all seiner Mühe und den inneren Bestrebungen seines Herzens, womit sich unter der Sun abmut. 23. Als sein Tage sind leidvoll, und kummer ist sein Standage begleiter, so gar nachts findet sein Herz kein Ruhe. Auch das ist ITEL. 24. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als zu essen und zu trinken und sichen seiner Arbeit zu erfreuen, doch auch dies kommt, ICH erkannt habe, von Gottes Hand. 25. Denn wer kann essen und wer kann geniessen, wenn nicht dirchen? 26. Denn dem, der im Wald vorlig ist, gibt Weisheit, Erkenntnis und Freud. Dem Sunder Jedoch gibt er die Aufgab, zu sammeln und anzuhorfen, damit es letztlich dem zu gut kommt, der Gott gefällt. Auch das ist ein Teil und ein Streben nach Wind.